Da entdeckte das Mäuserudel an seiner Spitze der überaus starke Willibald im Kinderzimmer eines Nachts ein schweres, schwarzes Gebilde mit 8 Rädern, das auf einer doppelten, silbrigen Spur stand. Das Gebilde hatte einen walzenförmigen Kessel, aus dem oben ein Röhrchen rausschaute. In dem steckte Watte, als käme Dampf heraus. Was ist das denn? Das ist eine elektrische Eisenbahn. Warum bist du nicht in der Bibliothek, du neunmal Schlaue? Als ob wir das nicht selber gewusst hätten. Was ist das? Eine elektrische Eisenbahn. Was kann man damit anfangen? Die Wagen können hier über die Schienen fahren. Fahren? Das ist lustig. Das wollen wir gleich versuchen. Aber wenn du uns einen Bären aufgebunden hast, soll ich die Katz fressen. Dann wirst du in den Garten gejagt. Willibald, bitte, hier auf den Wagen klettern. Danke. Danke. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Ich denke, der Wagen muss geschoben werden. Gute Idee. Karlemaus, Mäuse Philipp und Mäuse Georg, ihr müsst schieben. Na los, wird's bald. 1, 2, 3, ruckzuck, los. Hau. Ruck. Hau. Nach 2 Stunden schlotterten die Mäuse Philipp und der Karlemaus die Knie vor Anstrengung beim Schieben. Auch der überaus starke Willibald hatte genug. Halt! Los, Mäuse Philipp, hebe mich vom Wagen. Kletter doch selbst herunter. Du bist doch so überaus stark. Was sagst du da? Soll ich dir meinen Mauseschwanz ins Gesicht hauen? Da und da. Au. Und da, gut. Und da, sehr gut. So, du Mauselump, da hast du, was du verdienst. Beim nächsten Verbrechen fliegst du aus dem Haus in den Garten. Und jeder, der Mitleid für einen solchen Halunken empfindet, der fliegt am besten gleich mit raus. Die Katz wird sich freuen. Punkt. Um. Sehr gut. Ausgezeichnet. Nacht für Nacht mussten nun die Mäuse Erbsen streuen, Erbsen auflesen, Gardinen zuziehen, Gardinen aufziehen und Wagen hin und her schieben. Schließlich entdeckten die Mäuse, dass die Eisenbahn auch elektrisch fuhr, indem man an einem blauen Kasten an einen Knopf drehte. Lillimaus hatte das entdeckt. Da fuhren alle nur noch Eisenbahnen. Mausehugo war stolz darauf, von Mäuse-Josef höchstpersönlich zum obersten Knöpfchendrücker und Hebeldreher ernannt worden zu sein. Lillimaus durfte den blauen Kasten nicht bedienen. Das könnte dir so passen, du listiges Luder. Wir steigen ein und du lässt den Zug in den Abgrund rasen. Am liebsten wäre Lillimaus davongelaufen. So traurig war sie. Ich sollte mich auf und davon machen. Hier bin ich so alleine und von allen verlassen. Aber dann fiel ihr die alte Standuhr ein. Und besonders der wunderbare Mäusehimmel und natürlich die vielen Bücher. Das alles soll ich zurücklassen? In diesem Haus kenne ich jeden Winkel und jedes Schlupfloch. Die Mäuse Friederike und die Karlemaus, sind sie trotz all dem nicht meine Freunde? Und dann natürlich der Mäuse Philipp. Ach, mir wird ja ganz heiß und kalt, wenn ich an ihn denke. Was ist das nur? Ach. Eines Nachts aber mitten im Winter war die elektrische Eisenbahn wieder abgebaut. Da war es vorbei mit der Fröhlichtfahrerei. Stattdessen spielte der kleine Menschenriese, dem die Eisenbahn ja gehörte, mit bunten Bauklötzen aus einem großen Holzbaukasten. Diese Bauklötze brachten den schlauen Mäuse-Josef auf eine Idee. Ich habe eine Idee. Idee? Wieso? Wir müssen uns für unser Rudel etwas Neues einfallen lassen, nachdem die Eisenbahn weg ist. Gut. Aber nicht ganz gut. Was müssen wir uns denn Neues einfallen lassen? Das Rudel muss etwas zu arbeiten haben. Sonst kommen bald wieder ein paar dumme Lumpenmäuse auf gefährliche Gedanken. Um Gottes Willen. Wir müssen den Himmel voller Würste stürmen. Den Himmel stürmen? Den Wurst- und Schinkenhimmel. Ja, wie willst du denn das machen? Stürmen? Die gekachelten Wände sind glatt. Der Aufstieg ist lebensgefährlich. Erinnere dich an die Mäuse, Sandra, an unsere Stammmutter. Abgestürzt ist sie, kurz bevor sie den Wurst- und Schinkenhimmel erreicht hatte. Das Genick gebrochen und hin war sie. Red keinen Quatsch. Wir bauen einen Turm mit den Holzklötzen.